Hallo, Servus und Grüezi, liebe Hörer und jetzt auch Leser der Deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Liebe Freunde der Deutschen Funksendung, Nachrichten der Deutschen Welle Bonn können Sie abrufen unter der Internetadresse www.dw-world.de. Sowohl Livestreaming als auch News on Demand können Sie dort hören. In today's show, Suzanne Nielsen has an interesting conversation with Hak Soo Kim, the young Korean tenor who sings the role of Eduardo Zanvil, a young officer in the opera A King for a Day. This Verdi opera premieres March 2nd at the Sarasota Opera House as the season's third opera. This weekend, Bizet's Pearl Fishers opens, and against the backdrop of dress rehearsal of Pearl Fishers, Suzanne Nielsen learned all about the life and career of Hak Soo Kim. He learned German in boarding school in the U.S., then spent some time in Berlin and Dubingen, Germany. His dream is to sing the role of Tamino in Mozart's Magic Flute. Since this is his third time at the Sarasota Opera, perhaps he will sing here in this role sometime in the future. See him in King for a Day, where he plays, as always, a young lover. That said, happy belated Valentine's Day to everyone. And it's Fasching at Newport Richie Club this week. Details coming up. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Susanne Nielsen und heute geht es um den amerikanisch-koreanischen Tenor Hak Soo Kim, der in dieser Saison wieder an der Sarasota Oper singt und zwar in A King for the Day. Vor kurzem hat er sein zweites Jahr absolviert und zwar an der LA Oper als Domingo Thornton Young Artist und dort hat er sein Debüt gegeben als Remendado in der Oper Carmen. Und in seiner Debütsaison, also im Jahr davor, sang er die Rolle des ersten Priesters in Mozarts Zauberflöte und Gaston in La Traviata und war die zweite Besetzung für die Rolle des Alfredo. Und in seiner zweiten Saison spielte er auch als Conte Almaviva in der studentischen Matinee des Barbiers von Sevilla. Er hat viele andere Rollen, größere und kleinere, schon gehabt und er hat die Rolle in Elisir d'Amour des Nemorino als Zweitbesetzung ebenfalls einstudiert. Kim hat oder beschloss sein Studium an der Northwestern University mit einem Bachelor of Arts in Deutsch und schrieb seine Diplomarbeit an der Eberhard Karis Universität in Tübingen, Deutschland. Sein Thema die deutsche Literatur in der Wiedervereinigungszeit. Während seines Studiums an der Northwestern University sang er Fenton in Falstaff und Renuccio in Gianni Schicchi. Als Mitglied der Oper Colorado Outreach Ensemble war er da, spielte er die Rolle des Ernesto in Don Pasquale und Don Ramiro in La Cenerentola, also Aschenputtel. Darüber hinaus sang er beim Apprentice Singer Konzert an der Santa Fe Oper Matteo in Arabella und Lysander in Ein Sommernachtstraum. Als Konzertsänger gab er sein Ravinia Festival Debüt an der Borsa in Rigoletto. Mit dem Chicago Symphony Orchestra sang in einem Zarzuela-Konzert unter der Leitung von Placido Domingo und war als Tenorsolist zusammen mit Monmouth Civic Choir Stravinskys Le Noches. Kim bekam bereits zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Er hat auch sehr viele private Gönner. Denn es hat schon ein Professor gesagt, er muss unbedingt singen. Volkswirtschaft sei schön, Banken auch, also das Bankierwesen, aber er solle seine Gabe, die des Gesanges, der schönen Stimme, doch bitte unter anderem überall auf den Bühnen erst einmal ausprobieren, bevor er dann Banker wird. Und er hat zum Beispiel eine Audition bekommen, und zwar hat teilgenommen an den Metropolitan Opera National Council Auditions, The Lauren L. Zachary National Gesangswettbewerb, Opera Buffs und Pasadena Opera Guild, und er ist ein Schüler von Dr. Julian Quark. Das kann ich nur zu ihm sagen, und nachher hören wir ihn selber, wie er uns in wunderbarem Deutsch, das er sowohl in der Schule, im Internat, als auch dann in Deutschland selber, wo er dann einige Zeit studierte, gelernt hat und perfektioniert hat und er weiterhin aufrechterhalten möchte. Und er wünscht sich, in Mozarts Opern mehr zu singen. Das ist sein Traum. Und später hören wir dann noch mehr von ihm. Hören Sie erst einmal all die Informationen, die wir Ihnen jetzt ansagen. The 21st German Heritage Day weekend event of the United German American Society of Florida will take place on Saturday, March 23rd and Sunday, March 24th, 2013 at the American German Club of Palm Beaches in Lantana, Florida. The Heimatabend event on Saturday is a German cultural evening commencing at 6 p.m. Admission is $32 for members and $37 for non-members. This includes dinner and two drink tickets. The Alpine Express Band will be playing for everyone's enjoyment. On Sunday, doors will open at 11 a.m. Ticket prices of $27 for members and $32 for non-members, which include dinner to be served starting at noon. The planned entertainment, including the parade of flags, will commence at 1 p.m. Entertainment will include a band for your dancing pleasure. The Florida Schuhplattler groups will show off their talents, and the combined choruses from various clubs will perform several well-known numbers. The admittance ticket will be the key to someone winning two grand prizes. Package weekend deals, include the hotel, are available. Come out and enjoy German Gemütlichkeit, food, and camaraderie. If you would like to join our list of sponsors and event advertisers to promote your company or products, please go to www.ugasflorida.org for further details. For tickets and information, contact Charlotte Kappel, 813-634-6662, or on email cmk13@tampabay.rr.com, or Mia Kapp, call her at 561-585-2190, or on email miacap40@att.net. You can also read this in the blog. Come and enjoy the Heimatabend and Heritage Day events March 23rd and Sunday, March 24th, 2013. The German-American Social Club of Newport Richey welcomes you to their monthly dinner dances. Once a month, usually Wednesdays, mark your calendars for this festive occasion in the elegant atmosphere of the Polish Pulaski Association's clubhouse on Darlington Road, just off US 19 North in Holiday, Florida. Einmal im Monat, meistens mittwochs, lädt sie der German-American Social Club of Newport Richey ein, mit ihnen den Nachmittag und Abend in den festlichen Räumen des polnischen Pulaski-Gesellschaftshauses zu verbringen. Dresscode varies from festive to folklore. Sie können tragen, was sie möchten, elegant ist immer am schönsten. Doors open at 3:30 p.m., salad bar opens at 4 p.m., and dinner buffet opens at 5 p.m., with dancing beginning at 6 p.m. There's always a live band and some wonderful raffle prizes at the end of the evening. For reservations and information, please call Christina Tetro at 727-938-7603. Everyone is welcome. We speak English and German, and you do not have to be German to enjoy the German-American Social Club of Newport Richey's dances. Auf Wiedersehen im Deutsch-Amerikanischen Social Club von Newport Richey. And don't forget that it's Fasching at Newport Richey Club this week. Drink, dance, and schunkel every Saturday night the German-American Society rolls back the clock to a bygone era. You'll delight to the music of a live band. Listen, sing along, and dance to favorite German and American tunes of the last century. Doors open at 6 p.m. for dinner, snacks, or just coffee and Kuchen. Dancing starts at 7:30 p.m. There's a plentiful supply of German beers, wines, and schnapps at the full-service bar. Join the fun with great music, German food, and drink at an authentic German dance hall. Come for German heritage, memories, Gemütlichkeit, and friendship. Dirndls and Lederhosen are always encouraged. Located at 8098 66th Street in Pinellas Park, north of Park Boulevard and just south of 82nd Avenue. For information, Google German-American Society of Pinellas County. See you there! Made in Germany. Entertainment. Bereits seit über 7 Jahren bietet Dish deutsches Fernsehen an. Heute finden Sie bei uns 6 hochwertige Fernsehsender. Absolute deutsche Top-Unterhaltung. Tag für Tag, 24 Stunden lang erleben. Mit unserem German Megapack kommen Sie in den Genuss der folgenden Sender. Deutsche Welle, My German TV, ProSat 71 Welt, My Sports Germany, German Kino Plus und Euronews. Entertainment für die ganze Familie, von Live-Bundesliga zu aktuellen Kinohits, von Krimis zu Evergreens, von Actionfilmen zu romantischen Abenteuern, von Dramen zu aktuellen Nachrichten und spannenden Dokumentationen. Das German Megapack, unverzichtbar für Liebhaber deutscher Unterhaltung, deutschen Sports und deutscher Kunst und Kultur. Zum Abonnieren rufen Sie an 1-888-276-2995. 1-888-276-2995. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hatte das besondere Vergnügen, mit einem jungen und sehr interessanten koreanischen Amerikaner, Haksu Kim, zu sprechen, und zwar an der Sarasota Oper. Dieser Sänger, dieser Tenor, sagt, er spielt immer die Liebhaber. Klar, wenn man jung ist und eine wunderschöne Stimme hat wie er, dann ist das ein wunderbarer Einzug in die Opernbühne, in die Sarasota Opernsaison. Und er hat es schon in dieser Saison einmal im Herbst gemacht. Und zwar hat er dort die Rolle gespielt, und zwar in der 2010 Produktion bereits in La Cenerentola, und in diesem Jahr wird er in dem selten gesehenen A King for a Day von Verdi ebenfalls eine solche Rolle verkörpern, und zwar die Rolle des Eduardo. Ich habe mit dem jungen Sänger gesprochen und er hat mir erzählt, warum er so gut Deutsch kann. Er hat auch erzählt, warum er Opernsänger geworden ist. Denn das war nicht im Sinne seiner Eltern. Sie wollten, dass er einen Beruf hat, in dem er sich gut und gerne ernähren kann und immer wieder Arbeit findet. Und sie hätten ihn vielleicht gern in einer Bank gesehen. So hat er auch im volkswirtschaftlichen Bereich schon studiert und hat dann in Deutschland auch zum Teil studiert. Und er erzählt von seiner Karriere, warum er dazu gekommen ist, wie gesagt, vollberuflich, hauptberuflich dann Opernsänger zu werden, dass er einen aus Deutschland stammenden Political Science, also politische Wissenschaften, hat dieser Mann unterrichtet, Professor gefunden hat, der mit ihm einen Abend verbrachte und gesagt hat, was möchtest du denn gerne werden und was möchten Sie gerne werden, Herr Kim? Und da hat er gesagt, na, vielleicht ein Bankier? Und da hat dieser Professor gesagt, nein, nein, nein, Sie haben so eine wunderschöne Stimme. Er liebte Oper und hat gesagt, dieses Geschenk dürfen Sie nicht verschenken. Sie sollten unbedingt Oper hauptberuflich betreiben. Und seitdem hat Herr Kim dieses Ziel verfolgt es und hat in Maestro da Renzi an der Sarasota Oper einen auch großen Gönner gefunden, in dem er immer wieder eingeladen wird, auch wenn er sich manchmal nicht bereit sieht. Er denkt, seine Stimme sei vielleicht noch nicht groß genug, aber Maestro da Renzi, mit dem ich gestern Abend auch wieder sprach, sagte, nein, nein, nein, ich habe recht gehabt, er ist ein wunderbarer Sänger und ich freue mich, ihn immer wieder auf der Bühne zu haben. Und dieses Kompliment kann man nur weitergeben und ich hoffe, Sie haben die Möglichkeit, ihn in A King for a Day von Verdi in der nächsten Woche schon zu erleben, wo er diese Rolle dann an der Sarasota Oper im Februar 2013 gibt und auch seine Karriere weiterhin zu verfolgen, denn Sie können ihn unter Hak Su Kim auch im Internet jederzeit finden. Hier unser Interview, das ich letzte Woche mit dem Sänger im obersten Stock während einer großen Kostümprobe, die für die Oper, die am nächsten Tag debütierte, an der Oper sprach. Und Sie hören also im Hintergrund so ein bisschen auch die Stimmen der Opernsänger, die unten großartig gesungen haben und die ich dann gestern Abend auch erlebt habe. Denn da ging es um eine wunderschöne in Sri Lanka spielende Oper von Bizet. Und das sind die Perlenfischer, The Pearl Fishers. Jetzt aber zu unserem Interview mit Hak Su Kim, der außerordentlich liebenswürdig war und viel Zeit mit uns verbracht hat. So, wir sitzen mal wieder in der Sarasota Oper, ja, beziehungsweise ganz oben, weil wir ein bisschen uns entfernen wollten von dem großen Geschehen unten, ja, wo also eine Dress Rehearsal, also eine letzte große Probe, eine Kostümprobe, ja, stattfindet. Und jetzt sagen Sie uns, Sie sind Herr Kim, aber da gibt es ja noch einen Vornamen und den kenne ich nicht. Hak Su heiße, ja, ich, ja. Und in Korea, wo Sie herkommen, also sagt man eigentlich Kim Hak Su oder nicht? Ja, in Korea sagt man Kim Hak Su. Also den Nachnamen zuerst. Ja, Nachname zuerst. Ja. Und ich habe gedacht, dass ich ja eine amerikanische Name brachte, aber ach so. Niemand hat Problem mit Hak Su. Nein, ja, also ja, mit kurzen Namen nicht. Die Chinesen geben sich immer europäische Namen oder amerikanische Namen. Yeah. Auf einmal ist das Jennifer. Ja. Ja. Und ich finde, dass einfacher diese koreanische Namen zu haben, weil es ist einfacher zu erinnern. Hak Su nicht eher, bist du Peter oder Robert, Bill? Ich glaube, viele koreanische Eltern, die nach Amerika gekommen sind, die geben ihren Kindern dann trotzdem amerikanische Namen, weil sie denken, es ist einfacher für die Kinder in der Schule. Ja. Aber ich glaube, kurze Namen, Amerika ist ja eingestellt auf ganz kurze Namen. Ja. Und wenn ich Ryan heiße, dann sagt der Vater in spätestens 10 Tagen, du bist Rye. Ja. Insofern insofern ist Ihr Name also wunderschön, einfach und einprägsam. Aber Sie sprechen gut Deutsch und das möchte man natürlich gerne genauer wissen, was Sie gemacht haben, um Deutsch zu lernen. Macht man das in der Schule in Korea? Sie kommen direkt aus Korea, also Sie sind nicht hier geboren, nein? Nein, ich bin in Korea geboren, aber als ich 17 Jahre alt war, bin ich nach Amerika gekommen, um Englisch zu lernen. Und ich bin in der Private Boarding School gegangen. Ja, sehr schön. In der Schule. Es heißt Western Reserve Academy und die Schule hatte sehr sehr wunderschönen, sehr starke, sehr stark aus Sprachprogramm. Ja, Sprachprogramm. Verschiedene Sprachen. Ja, viele. Nur Französisch, Deutsch, Latin und Spanisch. Und was haben Sie genommen, außer Deutsch? Deutsch, ja. Aber Latein auch oder nein? Nein. Ich habe Schubert, also als ich 12 Jahre war, ich habe zum ersten Mal Mozart The Marriage of Figaro, die Hochzeit gehört. Und danach habe ich immer klassische Musik gehört. Ah ja. Und wie haben Sie diese Oper gehört? Wo haben Sie die gehört? Im Internat? Also ich habe, nein, ich habe meine Mutter hat Amadeus empfohlen. Als Film. Und dann habe ich das gesehen und dann, der verrückte Mozart. Aber es gab sehr viele Clips von Mozart. Ja, von Auszügen aus der Oper. Man hat jetzt herausgefunden, dass der Mozart gar nicht so aussah wie sein offizielles Porträt. Ja. Und in Österreich sagt man, dass ein Mann mit weißer Perücke und roter Weste nach diesem offiziellen Porträt immer Mozart ist. Right. Und also wie Tom Hulce ist er eigentlich auch nicht gewesen. Insofern. Aber die Musik bleibt. Und die Musik ist ja seine. Und der ist ja sehr früh gestorben. Also Mozart ist, man kann nur traurig sein, dass er nicht mehr geschrieben hat. Und dann eine Gesangskarriere, war das etwas, was Ihre Eltern schon... Ist Ihre Familie musikalisch? Nein, gar nicht. Ich habe also an der Uni habe ich Volkswirtschaft und Deutsch studiert. Ja. Und ich bin, als ich 15 Jahre alt war, konnte ich gar nicht singen. Aha. Und ich liebte Karaoke. Oh, ja, wunderbar. Also mitsingen zu anderen, Musik. Ja, und ich wollte eine Freundin und muss man singen, um eine Freundin zu haben. Aha. Ja. Und, hat das denn geklappt? Ja. Und aber habe ich begonnen zu üben, ein bisschen. Mhm. Und dann, deswegen habe ich auch sehr viel Recordings von Opern-Recordings gehört. Also die haben Sie mitgesungen, also wegen der Klassik. Oder, und die Freundin, war das okay? Oder hat sie gesagt, also mindestens musst du, ich weiß nicht, irgendeinen anderen Sänger nachmachen? Es war okay. Ja, und die klassische Ausbildung, die man dann braucht, denn Sie sind Tenor. Ja, ich bin Tenor. Die braucht man ja dann, da braucht man ja einen Lehrer. Und wann kam das denn in Ihrem Leben? Haben Ihre Eltern gesagt, ja schön, oder reicht das nicht für Freundinnen, oder brauchst du jetzt noch mehr Ausbildung? Nein, ich hatte als ich zuerst, ich habe mich selbst gelernt, ausgebildet. Also im Grunde, und dann, ich hatte eine Musiklehrerin und sie hat gehört, dass ich ein bisschen besser geworden und sie hat mich empfohlen, einen Lehrer zu haben. Und dann sie hatte eine Musiklehrer in der Kirche, der in Kirche gesungen hat. Ja. Und ich habe begonnen, mit ihm zu studieren. Mhm. Also formal. Und die Eltern haben gesagt, wunderbar? Mein Alter hat gesagt, dass als Hobby, it's okay. Wenn Papa technisch begabt ist, dann will er immer, dass der Sohn folgt, denke ich mal. Ja. Yeah. Ist Singen Ihr Vater ist gut. In der Wissenschaft tätig? Oder, Nein, er hat seine eigene Business. Geschäft. Dann, Aber wahrscheinlich eben nicht musik- oder kunstorientiert. Nein, gar nicht. Aha, aber so weit, und, dass er die Karriere hat mitfinanzieren können, oder haben Sie jetzt dafür Rasen gemäht? Also, nein, ich liebe mein Karriere jetzt. Ich habe sehr viele Freunde, die in der Investmentbanking arbeiten. Arbeiten und das sind also Sponsoren, die Ihnen geholfen haben. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Und es war nicht so. Das war nicht so schlimm, die Ausbildung dann mitzutragen. Aber es ist sehr wichtig, dass man sie hat. Und wie ist das weitergegangen? Wie lange haben Sie Ausbildung gemacht und was und kann dann, man in der Schule noch weiterhin? Also meine die Hochschule, das Private Western Reserve Academy, hat auch ein sehr gut Theaterprogramm. Und ich habe alle 4 Jahre in Musical teilgenommen. Was waren Sie? Pirates of Penzance, okay. 42nd Street, Mystery of Edwin Drood und Mikado. Sehr schön. Und Mikado leitet ja eigentlich über in Oper, wenn man so will, weil es ja schon so ein bisschen, es ist Operettenrepertoire. Operettenrepertoire, Gilbert und Sullivan ist ein klassische Musik, Musical Theater. Absolut. Und dann, und dann Sprung zu? Und dann, als ich, also zuerst, als ich an der Uni war, hatte ich Doppelhauptfach, also Vocal Performance und Volkswirtschaft. Mhm. Aber ich konnte es fertig machen, weil es, wenn ich eine Prüfung hatte in der Volkswirtschaft, konnte ich nicht so viel schlafen und dann gleich in dem gleichen Tag habe ich eine Prüfung zu singen für einen Professor und ich konnte es nicht so gut singen, weil es konnte nicht so viel schlitten. Und dann ich habe mich entschieden, dass ich nur Volkswirtschaft studiere. Also die Business, wie soll ich sagen, also im Grunde die Geschäftsgrundlage für das, was Sie jetzt sind, dann können Sie auch Ihr eigener Manager sein. Ja, das stimmt. Die Zahlen gut durchbringen kann. Ja. Okay, also dann war eine kleine Pause zwischen dem Singen und zumindest dem Auftreten. Obwohl ich nicht in der Musikschule studiert habe, habe ich mich in der Schule Oper teilgenommen auch. Mhm. Und als ich in der Senior war, ich hatte eine Rolle in Falstaff, in Fenton. Und ich hatte einen Professor, der politische Wissenschaft gelehrt hat. Mhm. Und ich wusste nicht, aber er war ein Big Fan of Opera. Und ich hatte ein großes Projekt, aber weil ich jeden Tag sehr lange Probe hatte, konnte ich nicht so immer sich darauf konzentrieren. Ja, konzentriert. Und ich habe mit ihm gesprochen und dann ich habe ihn eingeladen in Opa. Also, er hat mir die Extension gegeben. Ah, ja, sehr schön. Er hat also sie ein bisschen weniger hart angefangen als Schüler, als Student. Und dann er war so zufrieden mit mir, mit meiner Stimme und mit der Opa. Und dann sind eine sehr gute Freunde geworden. Sehr schön. Der sicher noch immer Ihr Fan im Publikum. Schön. Und dann er hat mir gesagt, vielleicht bevor ich mein Studium fertig gemacht habe. Er hat mir gefragt, so, was ist dein Plan? Ja. Vielleicht. Ich arbeite in vielleicht Deutsche Bank oder Goldman Sachs oder so etwas. Ja. Hat. Nein, nein. Das kommt gar nicht in Frage. Du musst singen. Sehr schön. Ja. Du bist mit einer sehr wunderschönen Stimme geboren. Gesegnet, ja. Geboren, ja. Und das heißt, dass dein Leben hat ein verschiedenes Ziel. Ja. Ja. Sehr schön. Und das hat sie auch befolgt. Ja, und dann da habe ich gedacht, dass du hast recht. Aha. Ja, du hast recht. Und die Familie ist und dann das Hobby zum Beruf zuerst meine Mutter hat gesagt, Haxo, vielleicht du musst in Law School oder Business School gehen und danach vielleicht kannst du etwas machen. Ja. Und danach habe ich ich habe mit ihm gesprochen und mein Professor hat gesagt, zuerst probiert mal. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann du Bank. Kannst ne, immer Law School, Business School, man kann immer gehen. Aha. Ja. Also nicht Schulung im Moment, sondern dann haben Sie dann noch mal eine Schule besucht danach, eine speziell für Stimme oder nicht? Nein. Und dann ich bin nach New York gegangen und dann ich hatte ein Lehrer, der ich schon 1999 getroffen habe. Und er war ein Pianist für mein Juilliard Audition. Aber ich habe mit ihm Kontakt bleiben und ich bin mit ihm in Kontakt geblieben. Und dann, ich habe mit ihm studiert. Mhm. Ja. Also Juilliard haben Sie dann nicht gemacht? Nein. Und diese Ausbildung, also gut, jetzt ist also eine private Ausbildung. Ja, es war private. Und wenn Sie jetzt, Sie sind aber doch auch in Deutschland gewesen, haben Sie mir gesagt. Ja, also ich habe Volkswirtschaft studiert, aber in meinem dritten Jahr, ja oder so, als Senior, ich war... Keine Lust mehr. Ich hatte so langweilig. Es ist zu trocken. Ja, zu trocken. Und dann ich habe mit meinem Advisor gesprochen und er hat bemerkt, dass ich sehr viel. Als ich an der Uni war, habe ich bemerkt, dass ich immer sehr viele Deutsch schon vergessen habe. Ja, und das wollte ich nicht. Ach, Sie wollten es beibehalten. Ja, das und dann, braucht man ja auch für den Gesang, brauchen Sie es ja auch, oder? Ja. Haben Sie schon Deutsch gesungen speziell? Ich meine, Mozart hat ja nun auf Italienisch gesungen. Mein Dream Role ist Tamino. Aha, ja, sehr schön. Tamino. Ja. Haben Sie schon mal gesungen? Nein? Nein. Ich hatte keine Gelegenheit. Aber viele Dirigent hat mir gesagt, dass ich Tamino ist vielleicht ein perfekte Rolle für mich, weil Tamino ist japanisch. Japaner, ja. Das stimmt. Ja. Also nicht eigentlich, er stellt sich so dar. Das stimmt. Das ist interessant und das wäre ja dann Mozart. Das wäre eine sehr schöne Rolle. Und wie ist das nun in Deutschland gewesen? Sind Sie nur nach Deutschland Also dann habe ich mich entschieden, entschieden, dass ich mein Studium mit Deutsch als mein Hauptfach abschließen und dann Volkswirtschaft ist mein Nebenfach. Ja. War mein Nebenfach. Und dann mein Advisor hat mir gesagt, dass vielleicht du musst nach Deutschland gehen. Und okay. Schön. Gute Idee. Wunderschön, gute Idee. Und Mama hat gesagt, okay. Okay, ja, Mama Bank hat gesagt, aber später. Ja. Und dann sind Sie, und es ist ja das Land der Banken. Also, wo sind Sie denn hingegangen? Sind Sie in Berlin gewesen? Also ich bin in Berlin gewesen. Also ich, zuerst musste ich Goethe-Institut gehen. Ja, ein bisschen Deutsch lernen. Sehr intensiv. Ja, sehr intensiv Deutsch, ja. Und dann waren Sie da auch in Berlin für? Oder wo war das Goethe-Institut? In Berlin. In Berlin. Berlin, ja. Also ich war in den Ostteil in Berlin. Ja. Welches Jahr waren Sie dort? Wissen Sie es noch? Sommer in 2002, glaube ich. Ja. 2002. 2002 ist 10 Jahre ja, fast. Ja, also 2013. Ja, ja. Also ja, vor 10 Jahren. Jahre. Ja, und da waren Sie also im östlichen Teil von Berlin. Ja, von Berlin. Heute spielt das keine Rolle mehr. Berlin ist sehr groß. Ja. Und dann, ich war da 2 Monate lang in Goethe-Institut und dann und danach bin ich nach Tübingen umgezogen. Mhm. Ja. Und dann ich bin 2 Monate lang in an der Uni Tübingen gewesen. Kleine Stadt, ja, kleine Stadt, hübsche Stadt. Ja. Es war wunderschön. Ja, Hölderlins Hölderlinstum. Es gibt eine. Ach so, also quasi ein Gedenkmal ja, auch zu Denkmal, ihm. Ja, das ist ja. Und nicht nur das, es ist auch fast wie ein Stage-Set. Also ich finde Tübingen, die Stadt selber, hat so etwas von einer Bühne. Also wenn Sie da in der Stadt gestanden hätten, dann ist es also Karaoke für den Anfänger. Ja, als ich, hübsche Kulisse. Ja. Als ich in Tübingen war, unglücklicherweise konnte ich gar keine Musik machen. Ja. Wie schade, ja. Naja, aber sind Sie auch mal in die Oper gegangen in Deutschland? Es gibt ja viele. Sie haben gesagt, Komische Oper. Und ich hatte eine Freundin, die in Heidelberg studiert hat. Und sie kommt aus einer kleine Stadt in der Nähe von Mannheim. Und ich habe mit ihr Un ballo di maschera gesehen. Im Landestheater Mannheim? Staatstheater? Ja, ich glaube auch Staatstheater. Ja, Mannheim habe ich noch keine Oper gesehen, aber Heidelberg hat auch eine Oper. Also jede Stadt in Deutschland hat eine musikalische Anbindung. Landestheater, Staatstheater, das ist ein gutes System. Noch recht gut subventioniert. Wir können das noch sagen, denn wir wissen nicht, wie die Zukunft ist, auch für Europa. Ja. Da gibt es mehr und mehr private Sponsoren. Das ist etwas Neueres, aber es wird zunehmend gemacht. Ja. Und die großen Autofirmen und sonst was, die finden überall jetzt Eingang mit ihren Namensschildern. Man findet also auch... wie in Amerika auch, alles wird privat finanziert. Mercedes-Benz Staatstheater in Stuttgart das vielleicht. Könnte, das könnte die Zukunft sein, nicht, dass das jemand möchte. Na, also da klingt der Gong. Ich möchte Sie noch nach Ihrer Zukunft fragen. Was ist das, die Zukunft für Sie? Also ich... ich habe einen Kontrakt und The Barber of Seville zu singen in Minnesota in der Sommer. Und vielleicht danach habe ich noch keinen Plan, aber ich möchte sehr gerne nochmal nach Sarasota zurückkommen. Schön. Ich meine, Sie haben es jetzt schon mehrmals gemacht. Jetzt, haben Sie gesagt, es ist das vierte Mal hier oder ist das dritte Mal? Dritte Mal. Ja. Zum ersten Mal war 2010 habe ich La Cenerentola gesungen hier und danach Maestro Durenzi hat mich eingeladen, um Lucia di Lammermoor zu singen, aber ich habe gedacht, dass es für mich zu früh. Ja, es ist eine dramatische Rolle. Kann und man etwas ablehnen? Kann man sagen, es ist für mich noch zu früh? Was sagt der Maestro denn? Nein, ich habe mich selber entschieden. Also ich habe mit meinem Lehrer besprochen und wir haben zusammen entschieden, dass es vielleicht zu früh ist. Und was sagt der Maestro, wenn Sie Maestro etwas ablehnen? Nein! Too early? There's no such thing. Aber Sie haben dann trotzdem nein und Sie sind trotzdem wieder eingeladen worden. Ja, eingeladen geworden. Und dann... er hat mich nochmal für Un Giorno di Regno, King for a Day, eingeladen. Und dann habe ich in der E-Mail gesehen, dass Sarasota Oper in der Fall Season Rigoletto geplant hat. Und ich habe Maestro vorgeschlagen, ja, vorgeschlagen, dass Maestro, brauchen Sie ein Tenor für Rigoletto, weil Rigoletto meine Lieblingsoper ist. Und dann, er hat gesagt, you didn't want to sing Lucia, but you want to sing Rigoletto. Und sie haben es gemacht, ja, es war, ja, es ist, ich hatte noch ein Jahr, also es ist ja für letzte Herbst, also, ja. Und was war die Rolle in Rigoletto? Rigoletto war der Duke, es war Rigoletto und Lucia di Lammermoor sind meine Lieblingsopern. Ja. Na, also und die Zauberflöte. Dann hoffen wir, ich meine, die Zauberflöte ist noch vor nicht so langer Zeit hier aufgeführt worden. Vielleicht kommt sie mal wieder und Mozart ist immer schön und wie Sie gesagt haben, der Maestro liebt alles, was mit Italien zu tun hat und bei Mozart ist es ja die Sprache. Aber Mozart ist so, doch, ist sehr schön. Ja. Ja. Und die Zauberflöte ist Mozart, die letzte Oper. Es hat sehr viel Drama. Und auch eine sehr interessante Hintergeschichte, mit Geheimbünden zu tun hat. Nicht? Ja. Das wissen viele nicht so, aber da kann man sicher auf Wikipedia und anderen etwas mehr darüber lernen. Es ist etwas tieferer Ja, und das sind ja auch sehr viele Rituale damit verbunden, mit die meisten gar nicht kennen. Ja. Dann wünsche ich Ihnen, Sie müssen sagen, was Sie hier im King for a Day machen. Da sind Sie ein junger. Ich bin immer ein junger Lover. Ein Liebhaber ist eine gute Sache. Ja, Liebhaber. Und ich hoffe, dass sie das Gegenstück auch eine interessante und schöne Frau ist, wenn sie ihr nachgehen. Ja. Und ich habe, meine Freundin in der Oper ist, heißt Giulietta, aber es ist von Daniel Walker von Daniel Walker gesungen wird. Mhm. Und ich habe mit ihr schon gearbeitet an der Los Angeles Oper. Schön, ja, dann kennen Sie also Ihre Geliebte schon. Ja. Wir haben schon eine lange Geschichte. Also, und heute gibt es für Sie schon eine private Geschichte. Heute ist Valentinstag, heute ist der 14. Februar. Gibt es da jemanden Spezielles in Ihrem Leben im Moment? Haben Sie eine Familie bereits oder Sie sind doch noch sehr jung? Ja, ich bin. Darf man fragen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin 34 Jahre alt. Gibt es da schon eine Familie für Herrn Kind? Ich hatte eine Familie, aber ich hat leider nicht so gut geklappt. Aha. Ich habe einen Sohn. Ja, da haben Sie die Hälfte des asiatischen Lebens, ist ein Baum pflanzen, einen Sohn haben. Ja. Da haben Sie ja schon viel geschafft in Ihrem Leben. Ja, ja doch. Ja. Aber das Haus ist noch nicht gebaut. Das Endhaus. Ja, also das bleibt Ihnen noch bevor. Und ich wünsche Ihnen dafür alles Gute. Ah, danke schön. Und dass wir vielleicht Sie auch mal auf deutschen Bühnen sehen, aber dass vor allem unsere Hörer bis nach Sarasota finden, wo man vier Opern in 3 Tagen sehen kann. Wo kann man das im Leben? Das ist wunderschön. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und normalerweise schönes Wetter. Schönes Wetter, jawohl. Ja. Und ich habe schon zweimal Turandot gesehen und Maestro hat mir gesagt, nur warum bist du hier? Und ich hab ihn geantwortet, weil ich eine Gelegenheit habe. Jetzt gibt es die Perlfischer, diese schöne Saison wirklich. Und ich bin mal sehr gespannt auf Mice and Men, weil das ja eigentlich etwas ist, was nicht so oft gespielt wird. Ja. Es ist also immer wieder so ein Stück dabei, wo man sagen kann, das muss man noch in Erfahrung bringen. Und das macht die Sarasota Oper eben jedes Jahr mal eine Oper, die nicht so bekannt ist. Ja, und King for a Day hat eine sehr große Meinung von Maestro und auch für die Sarasota Oper, weil weil wir jetzt in einer Critical Edition arbeiten. Mhm. Also es heißt, dass ein Professor, sie heißt Er heißt Francesco Izzo, mhm, und er hat noch mehr als 10 Jahre schon die Verdi's Script studiert, mhm, und alles, wie sagt man das, Proofread? Ja, er hat sie rezensiert, glaube ich. Ja, also, ja. Oder lektoriert. Also, wahrscheinlich eher gelesen. Und was hat er damit gemacht? Also, er hat sie bearbeitet. Ja, bearbeitet, mhm, und Verdi's Original, ja, Musik zu finden. Also, und Maestro D'Arenzi, müssen wir sagen, nimmt immer Original. Ja. Versionen. Ja, Versionen. Hier werden keine gekürzten Fassungen gegeben. Ja, ja. Manchmal ist es dann sehr lang. Ja, sehr lang. Ja, kein Cut. Ja. Und ja, so ist Mozarts Zauberflöte also fast bis Mitternacht gegangen. Ja, ja. Was ich mich erinnern kann. Also ja, machen Sie sich auf einen langen Abend gefasst, sollte Ihnen das hier mal in Sarasota geboten werden. Und vielleicht sind Sie auch dann zu dem Punkt gekommen, wo Sie diese tragenden Rollen, die Sie, für die Sie sich jetzt vielleicht noch zu jung finden, nach und nach dann reinwachsen. Ja. So eine schöne Zusammenarbeit mit einem Maestro ist eine wunderbare Sache, wenn man sich gut versteht. Ja. Und wenn Sie auch schon Nein sagen durften, dann muss man sagen, muss er sich sehr gern haben, denn hier sind Sie ja wieder da. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Oh, vielen Dank, ich hatte viel Spaß. Erfolg auf der Bühne. Dankeschön. Ich darf mich ganz, ganz herzlich nochmal bei Herrn Kim bedanken, Haksu Kim. Ein Name, den Sie sich merken werden müssen, denn vielleicht sehen wir ihn in diesen großen Rollen, die er sich wünscht und die Maestro D'Arenzi schon für ihn bereitlegen hat sozusagen. Und wir hoffen, dass Sie die Opernsaison der Sarasota Oper 2012-13, nämlich jetzt in diesem Frühjahr 2013, miterleben. Und da gibt es noch zwei Opern, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Und da geht es um Mice and Men am Ende der Saison. Und diese Saison geht noch bis Ende März. Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt noch wünscht, dass Sie sich interessante Filme anschauen, wenn wir jetzt sagen noch Kino, Kino, Kino. Und da geht es um Beautiful Creatures, ein Film, der Jeremy Irons wieder auf die Leinwand bringt und mit einer sehr interessanten Rolle, die in die Fantasiewelt geht und die uns mit Hexen, mit Guten und Bösen in Verbindung bringt. Nicht so wie Hänsel und Gretel, das ja schon läuft und in Babelsberg gedreht wurde, sondern eben dann auch in diesem Falle mit ganz besonders interessanten im Wald geschehenen, in einem schönen Haus geschehenen Ereignisse, wo es ein Sterblicher ist, der sich in eine Unsterbliche verliebt. Na, das kann ja nur kompliziert werden. Ansonsten möchten wir Ihnen sagen, dass Amour von Michael Haneke große Furore macht in Europa, in Amerika vorwiegend Trauer unter den Zuschauern findet, denn hier ist man Happy Ends gewohnt und von der ersten Szene einer bildschön ausgelegten Toten unter vielen Blumen ist es schon vorgezeichnet, dass hier ein Weg bergab geht und ins Alter geht. Und dieser Film ist außerordentlich hervorragend gemacht, hervorragend gespielt von Trintignant und seiner Partnerin und die durch Hiroshima Mon Amour großen Ruhm erlangte, schon vor vielen Jahren. Und Trintignant ja auch viele, viele Rollen in den 70er Jahren hatte. Und jetzt diese zwei alternden Schauspielern wirklich eine super Gelegenheit gegeben hat, ihre Können noch zu zeigen. Können wir Ihnen sehr empfehlen, den Film Amour. Dann gibt es noch Safe Haven, ein Nicholas Sparks Film. Dazu brauche ich gar nichts zu sagen, denn da geht es immer um Happy End und um schöne Liebesgeschichten und zum Valentinstag. Was könnte es Schöneres geben? Sie können natürlich auch wandelnde Zombies sehen, die sich ebenfalls in Sterbliche verlieben. Auch da gibt es Komplikationen. Und das ist ein Film, der, da geht es um Bodies. Und ich mir fällt gerade sogar der Titel nicht ein, aber Warm Bodies heißt er so, Warm Bodies. Und den können wir auch nur empfehlen für die Leute, die ein bisschen Spaß verstehen und Zombiefilme lieben. Ja, und ansonsten in der nächsten Woche schauen Sie sich noch einmal vor den Oscars auf jeden Fall den Film an Beasts of the Southern Wild, ein ausgezeichneter Film, der in New Orleans oder in der Gegend spielt und der eine kleine Schauspielerin an die Vorfront bringt, die man nur bewundern kann. Und man weiß nicht, wie viel echt ist und wie viel gespielt, aber es ist fantastisch. Also Beasts of the Southern Wild. Und ansonsten, was im Kino sowieso schon läuft an großen Filmen wie Bruce Willis und Schwarzenegger und diese alle, das sind die ganzen Actionfilme. Da kann ich wenig zu sagen, kann nur sagen, einfach das Gehirn etwas abschalten und sich der Sache hingeben. Es ist Spaß und viel Knallerei und mehr ist das nicht, mehr erwartet man nicht. Aber Michael Haneke, der Amour gedreht hat, hat auch das Weiße Band gedreht und dafür die Goldene Palme erhalten im Jahr davor. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wie ich auch gestern Abend Maestro Nili empfohlen habe, ein Haneke-Filmfest, dass man sich mal alle seine Filme anschaut und schaut, wohin er gekommen ist, so schnell und so groß geworden ist. Denn es sind fantastisch gedrehte Filme, die man nur sich wünschen kann, dass es mehr davon gibt. Der letzte Film Side Effects von Söderberg ist vielleicht sein letzter, man weiß es nicht. Aber auch dieser zu empfehlen für die gewundene Geschichte. Und da geht es natürlich um die Medizin, die einen einschlafen lässt. Und wenn man aufgewacht ist, hat man alles mögliche Schreckliche verbrochen. Und ist die Frage natürlich, ist eine Gewissensfrage, hat man das verdient, dafür bestraft zu werden? Das kann man sich dann da überlegen und auch hinterher viel diskutieren. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche im Kino, im Theater vielleicht auch. Und die Oper können Sie live erleben im Moment in der Sarasota Opera. Und wir haben Ihnen die Saison hingestellt und wünschen Ihnen auch viel Spaß bei Dingen, die sonst so passieren. Karneval geht jetzt langsam zu Ende. Am 2. und 3. März ist das Gasparilla Kunstfest in der Tampa-Gegend. Dieses Wochenende ist noch ein Kunstfest in Sarasota. Überall sind die Outdoor Art Festivals, die man googeln kann. Und die sind also auch für Sie da. Und in den Museen der Gegend gibt es noch in Tampa Bay Titanic eine Ausstellung, die noch kurz läuft. Und dann natürlich eine neue Ausstellung des Phillips Museums im Tampa Museum of Art. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen noch ein gutes Wochenende wünscht mit Produzent Bill. Und Ihnen viel besseres Wetter wünscht, wenn Sie in Europa sind und an anderen kalten Orten und in Florida wird es auch bald wieder wärmer werden. Tschüss, ciao und auf Wiederhören. Ihre Susanne Nielsen und Produzent Bill. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Die Nordamerikanische Wochenpost ist Amerikas beliebteste Wochenzeitung in deutscher Sprache. Lesen Sie das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und den Fortsetzungsromanen, Nachrichten der deutschen Gemeinde in allen Teilen der USA sowie das Kreuzworträtsel und Horoskop finden Sie jede Woche in der Nordamerikanischen Wochenpost. Ein Abonnement für ein Jahr, das Sie auf Unterbrechen können, kostet 69,95. Rufen Sie an 1-248-641-9944 oder bestellen Sie online im Internet at www.wochenpostusa.com und Wochenpost USA ist ein Wort. Going on a trip out of the country or just coming back? Now exchange your money in Tampa and Sarasota and Pinellas County at the very lowest rates. Currency Exchange International offers listeners of Deutsche Funksendung 50% off exchange fees when you tell them that the German radio show Deutsche Funksendung sent you. Currency Exchange International buys and sells over 80 currencies And that's cash and foreign drafts and traveler's checks for several countries. No minimum or maximum amount. FCE also specializes in bank-to-bank international wires, just cents above the international rate. It is our mission, says Lee and his team, to provide the best exchange possible. If you can find a better rate that day within 100 miles, bring it to them and they will adjust their rate to beat it. Most currencies are in inventory, no wait, exchange in minutes and with proper ID. Locations are at West Shore Mall in Tampa, at Southgate Mall in Sarasota, and at the Westfield Shopping Mall at Countryside. Call them at 813-637-9500 or on the mobile or handy for the Germans, or that's your cell phone, 813-786-5119, and visit www.flcurrencyexchange.com. And don't forget to tell them the German radio show sent you and save 50% off exchange fees. Welcome to this week's Moment in German Cultural History featuring Bill Davidson. In 1835, we see the birth of Victor Hansen in Schleswig, Germany. He was a physiologist who created the term plankton for the tiny organisms in the sea. In 1846, we see the birth of Wilhelm Maybach in Heilbronn, Germany. He was chief designer of the Mercedes automobile. In 1909, he and his son Carl founded a company that built engines for the Zeppelin's lighter-than-air crafts. In 1883, we see the death of Richard Wagner in Venice. Wagner was a composer known primarily for his operas. In 1923, we see the death of Wilhelm Röntgen in Munich. He was the discoverer of X-rays. He was awarded the first Nobel Prize for physics for his discovery. The first X-ray picture he took of the human body was his wife's hand. In 1952, we see the death of Alfred Einstein in El Cerrito, California, USA. He was a musicologist and music critic. He was a cousin of the scientist Albert Einstein. And in 1996, we see the death of Adolf Galland in Oberwinter, Germany. He was a skilled fighter pilot in World War II, downing over 100 Allied aircraft. This has been This Week in German Cultural History with Bill Davidson. Bill's Moment in German Cultural History is brought to you by D&D Records of Newport Richey, Florida. D&D Records is also a proud sponsor of the German radio show. That's www.dndrecords.com. Made in Germany. Entertainment. Bereits seit über 7 Jahren bietet Dish deutsches Fernsehen an. Heute finden Sie bei uns 6 hochwertige Fernsehsender. Absolute deutsche Top-Unterhaltung. Tag für Tag, 24 Stunden lang erleben. Mit unserem German Megapack kommen Sie in den Genuss der folgenden Sender. Deutsche Welle, My German TV, ProSat 71 Welt, My Sports Germany, German Kino Plus und Euronews. Entertainment für die ganze Familie, von Live-Bundesliga zu aktuellen Kinohits, von Krimis zu Evergreens, von Actionfilmen zu romantischen Abenteuern, von Dramen zu aktuellen Nachrichten und spannenden Dokumentationen. Das German Megapack, unverzichtbar für Liebhaber deutscher Unterhaltung, deutschen Sports und deutscher Kunst und Kultur. Zum Abonnieren rufen Sie an 1-888-276-2995. 1-888-276-2995. Lieben Sie Konzerte? Das Florida Orchester lädt Sie zum Konzert seiner Pops- und Masterworks-Serie ein. Erleben Sie Programme dieser Serie fast jedes Wochenende während der Herbst- und Frühjahrssaison. Das Orchester ist unter der Leitung des Berliner Maestros Stefan Sanderling mit internationalen und deutschsprachigen Gastsolisten. Wer dieses fantastische Orchester noch nie gehört hat oder einmal von der Pop-Serie ein wenig in die Klassik reinschnuppern möchte, dann ist er hier genau richtig. Karten bekommen Sie für die verkehrsgünstig gelegene Ruth Eckert Hall oder für das Tampa Bay Performing Arts Center oder für das Mahaffey Theater in St. Petersburg an der Abendkasse oder im Vorverkauf. Rufen Sie beim Orchester an, Abonnements und Einzelkarten. Gehen Sie eine Stunde vor der Vorstellung einfach zur Abendkasse. Aber Sie können wie gesagt auch anrufen 727 892 3337 oder gebührenfrei von außerhalb 1 800 662 7286. Wir, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, können uns glücklich schätzen, dass wir hier ein hauptberufliches Orchester von dieser Qualität haben. Wenn Sie es auch in jeder kleinen deutschen Stadt haben, so ist das hier in den USA nur in ganz wenigen Städten der Fall. Rufen Sie an, noch einmal, 727 892 3337 oder 1 800 662 7286. Deutsche Funksendung, die jede Woche mit einer neuen Sendung und einem neuen Eintrag in unseren Blog zum Lesen und Ausdrucken immer sonntags zu Ihnen kommt. Sie können uns hören über www.germanradioshow.com, dazu den Link der gewünschten Sendung auf unserer Podcast-Seite öffnen oder herunterladen. Sie können viele der Texte auch mit Fotos dazu auf unserer Blogseite unter www.germanradioshow.blogspot.com lesen und ausdrucken. Wir bringen Ihnen in jeder Sendung Links zu den vielen kleinen Videos deutscher Schlager von Klassik bis Popmusik auf www.youtube.com und das schreibt sich www.youtube.com. Schreiben Sie uns gern über info@germanradioshow.com und wir schicken Ihnen alle Details noch einmal schriftlich zu. Und sagen Sie es weiter, vor allem Ihren Freunden in aller Welt, die deutsche Sendungen gerne hören und lesen. Und wir freuen uns, wenn Sie bald auch mit zu unserem Fanclub auf Facebook oder einfach zu unseren Hörern und Lesern dazugehören. Schreiben Sie uns, wir freuen uns. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Eintrag. Ihre Susanne Nielsen. Und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiederhören auf dieser Welle.